Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Spekulationen. Die Kälte hatte sich verzogen und der Schnee war weggeschmolzen wie das Geld vieler Spekulanten. Die Zeitungen waren voll von Milliardären, die die Hälfte ihres Vermögens verloren und nun staatliche Hilfe in Anspruch nahmen, weil sie die restlichen Milliarden zur Wahrung ihres bescheidenen Lebensstandards benötigten. Mir konnte das egal sein, in meinem Beruf gehörten Krisen zum ganz normalen Geschäft. Als Herr Traxel mein Büro betrat, sah er aus wie ein armer Tropf, dem man nichts mehr wegnehmen konnte. Ich bin seit 2 Wochen arbeitslos. Das ist bedauerlich, aber ich stelle derzeit niemanden ein. Etwas stimmt nicht mit meiner Entlassung. Sie kam aus heiterem Himmel. So heiter war der Himmel nicht in den vergangenen Wochen. Sie hätten gewarnt sein müssen. Ich befürchte, dass Mick und Muck ein Leid angetan wurde. Das klingt schon besser. Ich soll in einem Fall von Doppelmord ermitteln. Das ist gut möglich. Und wer sind Mick und Muck? 2 verhaltensgestörte Katzen. 2 Katzen? Ich habe mich in den vergangenen 3 Monaten um die Tiere gekümmert. Und davon kann man leben? Ich bin der bekannteste Katzenpsychologe der Stadt. Die Strassers waren sehr angetan von den Fortschritten, die ich erzielte. Herr und Frau Strasser sind die Besitzer von Mick und Muck. Ja, so ist es. Die Katzen hatten das gesamte Mobiliar zerkratzt und überall hingemacht. Nach 3 Monaten hatte ich enorme Fortschritte erzielt. Sie zerkratzten nur noch jenes Mobiliar, auf das sie danach ihr Geschäft verrichteten. Weshalb ließ man die beiden Katzen nicht einfach ins Freie, um ihr Geschäft zu verrichten? Die Katzen hatten Angst, sie gingen nicht aus dem Haus. Und sie wurden dafür bezahlt, die neurotischen Katzen zu normalen Katzen zu machen. Hm? Ja, wo findet man bloß solche Jobs? Etwa im Internet? Ich habe in einer Tierarztpraxis Werbeflyers aufgelegt. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Mich mit Katzen herumzuschlagen scheint einfacher als manche meiner Klienten. Ja. Übernehmen Sie den Fall. Was für ein Fall? Soll ich nach den Katzen suchen? Finden Sie heraus, was mit den Katzen geschehen ist. Das kann ganz schön ins Geld gehen. Ich wurde von den Strassers gut bezahlt und verfüge über gewisse Reserven. Das klang erfreulich. Er überreichte mir einen Umschlag, in dem ein Vorschuss und ein paar Angaben zur Familie Strasser steckten. Frohen Mutes machte ich mich auf den Weg. Die Strassers lebten in einer alten Villa, die allerdings einen unbewohnten Eindruck machte. Auf mein Klingeln öffnete niemand. Dafür kam eine Frau auf mich zu. Da öffnet niemand, schon seit Tagen. Und doch brennt ab und zu Licht. Vielleicht ist das der Hausgeist, der Einbrecher irritieren soll. Mein Name ist Anton. Die Strassers schulden mir Geld. Mein Name ist Meloni. Ich bin Katzenflüsterer. Dann viel Glück. Die beiden Katzen sind Bestien. Ich habe davon gehört. Wegen der Katzen benötigen die Strassers ständig neue Vorhänge. Ich habe sie nach Maß hergestellt, aber bezahlt haben die Strassers nie. Dann war vielleicht alles für die Katz. Es wäre einfacher gewesen, die Katzen loszuwerden. Aber Frau Strasser liebt die Bestien. Und ihr Mann? Möchte er sie gerne loswerden? Die Frau oder die Katzen? Sie haben sicherlich einiges mitbekommen. Ihm scheint das alles völlig egal zu sein. Ich habe ihn kaum je zu Gesicht bekommen. Ja. Wie soll ich die Katzen zähmen, wenn ich nicht ins Haus kann? Und wie soll ich überleben, wenn die Strassers meine Rechnungen nicht bezahlen? Wir sollten gemeinsam ausharren, bis die Strassers auftauchen oder uns öffnen. Ich versuche es seit einer Woche. Es ist hoffnungslos. Ja. Vielleicht liegen die beiden tot in der Villa. Ach. Und die Katzen haben einen fröhlichen Leichenschmaus. Aber der Vorstellung wird mir schlecht. Nur zu, das Grundstück ist groß genug. Wenn Sie die nächste halbe Stunde hierbleiben, dann organisiere ich uns in der Zwischenzeit einen Imbiss. Ich hatte nichts dagegen einzuwenden. Die halbe Stunde verging und eine weitere halbe Stunde ebenso. Langsam schlich die Kälte in die Kleider. Frau Anton ließ sich nicht blicken. Dafür fuhr ein Ungetüm von Wagen vor. Und ein hagerer, junger Mann entstieg dem Ungetüm. Wer sind Sie? Meloni ist mein Name. Ich bin Katzenbändiger. Das geht jetzt nicht. Ich soll mich um Mick und Muck kümmern. Davon weiß ich nichts. Ja, ich gehe erst wieder, wenn ich die beiden Katzen bei bester Gesundheit erlebt habe. Das geht nicht. Die Katzen sind nicht im Haus. Gehen Sie jetzt. Ich habe zu tun. In der Nachbarschaft hört man Gerüchte, dass den Katzen Unheil widerfahren ist. Gerüchte? Ja. Kümmern Sie sich bitte nicht darum. Es ist alles in bester Ordnung. Glauben Sie mir. Bitte verlassen Sie jetzt unser Grundstück. Ich glaubte ihm kein Wort. Er sah nicht so aus wie jemand, bei dem alles in Ordnung war. Als er an mir vorbeiging und das Haus betrat, lauschte ich, konnte aber kein Katzenjammern hören. Ich wollte das Grundstück gerade verlassen, als sich ein Mann näherte, der immer dann auftaucht, wenn Verwesungsgeruch in der Luft liegt. Sieh hier, Maloney. Ja. Ich hätte Herrn Strasser mehr Intelligenz zugetraut. Ich kann Sie beruhigen, ich arbeite nicht für Strasser. Das ist erfreulich. Was aber machen Sie hier? Das könnte ich Sie auch fragen. Ich bin dienstlich hier. So. So dienstlich, dass Sie das nichts angeht. Und Sie, Maloney? Ich bin ebenfalls dienstlich hier. In welchem Auftrag? Das verrate ich Ihnen nicht. Aber es geht um die beiden Katzen. Katzen interessieren mich nicht. Mich auch nicht. Trotzdem würde es mich interessieren, was mit besagten Katzen geschehen ist. Was soll schon mit Katzen geschehen, Maloney? Sie werden von Autos überfahren oder zu Rheumadecken verarbeitet. Die meisten Katzen aber werden dick, alt und träge. Sie haben doch nicht verraten, weshalb Sie hier sind. Das geht Sie nicht an. Ich könnte mich in der Nachbarschaft umhören und herumerzählen, dass die Polizei bei Strassers nach einer Leiche sucht. Wenn Sie das tun, werde ich dafür sorgen, dass Sie verhaftet werden. Auf der Stelle. Das hört sich nach einer ernsthaften Sache an. Das ist es, Maloney. Zu ernsthaft für Amateure wie Sie. Und was soll ich Herrn Traxel berichten? Sagten Sie Traxel, Maloney. Oh, es klang gewiss so ähnlich. Was ich jetzt sage... Bleibt unter uns, ist das klar, Maloney? Ja, Sie könnten mich ganz offiziell entlöhnen. Für meine Klienten schweige ich wie ein Grab. Das geht nicht, Maloney. Die Entlöhnung eines Privatdetektivs kann ich dem Steuerzahler nicht zumuten. Ach, gibt es nur noch einen? Ich wusste nicht, dass es um die Staatskasse derart schlecht bestellt ist. Daran sind Leute wie Sie mitschuldig, Maloney. Dann machen wir es ganz inoffiziell. Was ist im Hause Strasser geschehen? Frau Strasser... ist entführt worden. Auweia! Und Herr Strasser verdächtigt den ehemaligen Angestellten Traxel der Mittäterschaft. Auweia! Zum Zweiten. Sie sagen es, Maloney, noch gibt es keine Lösegeldforderung. Und was ist mit den beiden Katzen? Was für Katzen? Katzen interessieren mich nicht. Vielleicht waren die beiden Katzen Zeugen der Entführung. Ach, Herr. Tatsächlich. Interessanter Aspekt. Wir werden uns darum kümmern, Maloney. Jetzt aber sollen Sie verschwinden und den Profis das Feld überlassen. Er zeigte auf die Straße. Dort stand ein älterer Lieferwagen, vermutlich ein getarnter Überwachungswagen der Polizei. Ich fuhr zurück in mein Büro und rief meinen Klienten an. Es meldete sich nur der Anrufbeantworter. Mein Klient half ehrenamtlich in einem Tierheim aus. Seine zerkratzten Hände zeugten nicht gerade von therapeutischen Erfolgen. Wir setzten uns in eine Ecke und er schüttelte mehrmals den Kopf, als ich ihm von der Entführung und dem Verdacht gegen ihn berichtete. Das ist Wahnsinn. Muss ich damit rechnen, verhaftet zu werden? Vermutlich werden Sie bereits von der Polizei überwacht. Glauben Sie, dass man eine intelligente Katze auf mich angesetzt hat? Sonst sehe ich hier niemanden. Es kam schon öfter vor, dass ehemalige Angestellte an Entführungen beteiligt waren. Sie kennen die Lebensverhältnisse und den Tagesablauf der Opfer. Ja, und Sie wissen in der Regel auch, ob etwas zu holen ist oder nicht. Ja. Deshalb ist der Verdacht von Strasser absurd. Was wissen Sie über die Vermögensverhältnisse der Strassers? Die beiden leben in einer Villa. Aber nur ein oder zwei Zimmer sind möbliert. Ah. Der Rest wurde verkauft. Alles. Die Strassers sind pleite. Ja, Strasser hat sich verspekuliert. Ah. Vor einem Jahr war er mehrfacher Millionär. Und jetzt hat er mindestens 2 Millionen Schulden. Und woher wissen Sie das so genau? Seine Frau hat sich bei mir ausgeheult. Ah. Möglicherweise war das auch mit ein Grund, weshalb ich entlassen wurde. Sie hatten ein Verhältnis mit Frau Strasser. Ach, oh, denken Sie hin. Die Frau strahlt so viel Erotik aus wie eine Halogenleuchte. Wer immer sie entführt hat, er weiß nicht über die Strassers Bescheid. Ja, so ist es. Bei denen ist nichts zu holen. Was aber ist mit den Katzen? Haben Sie Mick und Muck gesehen? Ich arbeite noch daran. Die armen Tiere. Vermutlich hat Strasser sie ausgesetzt, oder getötet. Sie trauen ihm einiges zu. Ich kenne den Mann nicht, aber seine Frau sagte mir, dass er eiskalt sein kann. Vielleicht hat er die Entführung inszeniert, um seine Frau und die Katzen loszuwerden. So etwas ist doch möglich, oder? Möglich ist vieles, denkbar noch viel mehr. Doch mir waren handfeste Beweise lieber. Das Grundstück der Strassers war mittlerweile abgeriegelt. Aus einiger Entfernung versuchte ich, einen Blick zu erhaschen. Ich war nicht allein. Wissen Sie, was da drüben los ist? Die warten alle auf den Imbiss, den Sie versprochen hatten. Was für ein Imbiss? Ach, egal. Die Polizei ist vor Ort und das bedeutet meist nichts Gutes. Die Strassers haben sich doch nicht etwa gemeinsam umgebracht. Das wäre verheerend. Zumindest Herr Strasser ist noch quicklebendig. Das ist erfreulich. Weniger erfreulich ist die finanzielle Situation der Strassers. Geht das auch ein wenig konkreter? Die beiden sind pleite. Da ist nichts mehr zu holen. Die schulden mir 6.000 Franken. Ganz schön viel für ein paar Stoffe. Erstklassige Qualität und erstklassige Verarbeitung. Ja. Wir sollten zusammen essen gehen und über das Elend der Reichen jammern. Sie laden mich zum Essen ein? Das habe ich nicht gesagt. Aber mit geizigen Männern kann ich nichts anfangen. Hat es hier in der Gegend eine Pizzeria? Pizzeria? Und danach schnellen Sex in einer billigen Absteige? So genau habe ich mich doch nicht festgelegt. Schade. Sie sind zu allen Schandtaten bereit? Nein, aber ich mag es, wenn man mir auf die billige Tour kommt. Ich verteile gerne Ohrfeigen. So militant schauen Sie gar nicht aus. Möchten Sie für mich arbeiten? Auch das noch. Sie sind kein Schuldeneintreiber oder Privatschnüffler? Sehe ich etwa so aus? Eigentlich schon. Gleich gibt es Saures, schöne Frau. Ich muss arbeiten, kann nicht den ganzen Tag dem Geld nachrennen. Wenn Sie die 6.000 für mich reinholen, kriegen Sie von mir Gratisvorhänge. Davon kann sich unsereins nicht ernähren. Gut, dazu noch 300 Franken Prämie. Mit geizigen Frauen kann ich nichts anfangen. Dann eben nicht. Ich kriege mein Geld schon noch. Wenn die Strassers nicht bezahlen, dann hole ich mir die Vorhänge zurück. Ich sagte ihr nichts von der leeren Villa. Als es eindunkelte, war die Frau weg und bei den Strassers rührte sich nach wie vor nichts. Ab und zu machten schlecht getarnte Polizisten einen Rundgang. Doch das sah alles so unaufgeregt aus wie eine Bundesratssitzung. Als ich schließlich müde zurück in mein Büro fuhr, ahnte ich noch nicht, dass ich erwartet wurde. Ich habe einen anonymen Anruf erhalten vor einer halben Stunde. Und um mir das mitzuteilen, sind Sie zu nächtlicher Stunde in mein Büro gekommen. Die wollen 6.000 Franken für Mick und Muck. 6.000? Die Summe kommt mir bekannt vor. Hat eine Frau angerufen? Ja, wie kommen Sie darauf? Die Stimme kam mir bekannt vor, aber ich kann sie nicht richtig einordnen. Und weshalb fordert sie das Lösegeld von Ihnen und nicht von den Strassers? Die Frau weiß vermutlich, dass Andi Strasser pleite ist. Oder hat es von seiner Frau erfahren. Jetzt will sie Geld für die beiden Katzen. Offenbar hat ihr Frau Strasser gesagt, wie sehr ich an den Tieren hänge. Das klingt alles reichlich seltsam. Ist es auch, aber was soll ich tun? Sie sollten die Polizei einschalten. Bei dir sind hoffnungslose Fälle immer gut aufgehoben. Und wenn sie Mick und Muck töten? Ihnen ein Ohr abschneiden? Entführer tun solche Dinge, das habe ich im Fernsehen gesehen. Ich riet ihm, auf einen anderen Sender zu zappen. Er aber bestand darauf, dass ich ihn zur Lösegeldübergabe begleitete. Wir fuhren zu einer Bushaltestelle außerhalb der Stadt. Scheinwerfer erhellten die Nacht. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist angeschossen worden, aus nächster Nähe. Ein Schuss ins Bein. Die Schlagader wurde getroffen, der Mann ist verblutet. Ein Mann? Aber das passt alles nicht zusammen. Wer ist der Tote? Zuerst erklären Sie mir, was Sie hier wollen, Maloney. Eine Frau rief mich an und sagte mir, dass sie 6.000 Franken will für Mick und Muck. Mick und Muck? Die Frau wollte Ihnen Comicfiguren verkaufen. Mick und Muck sind die Katzen der Familie Strasser. Die Katzen der entführten Frau Strasser wurden ebenfalls entführt? Möglicherweise zusammen mit Frau Strasser. Wer ist der Tote? Ein junger Mann, der als Personaltrainer für reiche Damen arbeitete. Linus Kehl? Sie kennen den Mann. Ja, er hat für Frau Strasser gearbeitet. Damit kommen wir der Entführung schon näher. Kehl muss Komplizen gehabt haben. Die Frau, die mich anrief? Der Reihe nach. Ich benötige die Personalien aller Beteiligter. Auch jene von Mack und Muck. Mick und Muck. Genau. Geburtsdatum, Impfbüchlein und einen Auszug aus dem Strafregister. Was ist mit Frau Strasser? Fordern die Entführer für die Frau kein Lösegeld? Das geht sie zwar nichts an, Maloney. Aber die Entführer haben sich tatsächlich gemeldet. Sie fordern 20 Goldbarren zu ihrem Kilo. Die Entführer wollen Gold? In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist Gold immer eine gute Alternative. Und wer soll das Gold beschaffen, wenn die Strassers pleite sind? Herr Strasser behauptet, dass er das Gold auftreiben kann. Allerdings glaube ich nicht, dass das jetzt noch nötig ist. Einer der Entführer ist tot. Das bedeutet nichts Gutes für die Entführte. Mick und Muck sind in Lebensgefahr? Mein Klient wurde blass und wollte sich auf eine Sitzbank setzen, was eine resolute Frau von der Spurensicherung verhinderte. Ich fuhr ihn zurück in die Stadt. In einer Bar ließen wir die Nacht verstreichen. Sie hatte nichts dagegen einzuwenden. Am nächsten Morgen wartete ich über eine Stunde in der Nähe von Strassers Villa. Diesmal lohnte sich die Warterei. Der Hausherr erschien in Begleitung einer jungen Frau und die beiden machten den Eindruck innigster Vertrautheit. Was soll das? Sie sind kein Polizist, verschwinden Sie. Haben Sie der jungen Frau ein paar Goldmünzen geschenkt? Oder fliegen Sie mit ihr in die Karibik? Das geht Sie alles nichts an. Ich stecke in extremen Schwierigkeiten. Lassen Sie mich und mein Umfeld in Ruhe. Ihr Umfeld ist Teil Ihrer Schwierigkeiten, Herr Strasser. Diese Frau, der Sie Geld schulden, hat versucht, Herrn Traxel zu erpressen. Das habe ich nicht. Weshalb sollte sie Traxel erpressen? Das macht doch keinen Sinn. In diesem Fall macht alles keinen großen Sinn. Eine Erpresserin fordert Geld für die beiden Katzen und für ihre Frau sollen sie in Gold bezahlen. Und der Fitnesstrainer ihrer Frau wird bei der Geldübergabe erschossen. Die beiden Katzen sind mir egal. Wer auch immer sie entführt hat, soll selber schauen, wie er mit ihnen klarkommt. Sie glauben nicht, dass die Katzen und ihre Frau von den gleichen Tätern entführt wurden? Oh, vielleicht haben sich die Entführer verkracht, was weiß ich. Lassen Sie uns jetzt bitte in Ruhe, Maloney. Die Polizei darf nicht mitbekommen, dass wir gemeinsam zur Bank gehen. Was erzählen Sie da? Er wird sowieso keine Ruhe lassen. So ist es. Sie gehen gemeinsam zur Bank? Ich dachte, dass Sie pleite sind, Herr Strasser. Ich habe, als es mir finanziell gut ging, auf mehreren Banken Schließfächer gemietet und dort Bargeld gelagert. Für alle Fälle. Damit werde ich die Schulden bei Frau Anton begleichen. Warum denn plötzlich so großzügig? Ohne das Geld kann ich meine Rechnungen nicht bezahlen. Und was ist mit dem Gold? Lagert das auch in den Schließfächern? Was für Gold? Das ist eine andere Geschichte. Die beiden schlichen von dannen und ich fuhr ins Polizeipräsidium. Dort hatte man eine Menge Spuren, aber keine Einsichten gesammelt. Der Fall war mittlerweile derart kompliziert, dass selbst der diensthabende Computer seinen Geist aufgab. Üble Sache, Maloney. Das gesamte Netzwerk ist betroffen. Irgendwo steckt der Wurm drin. Vielleicht ein Angriff der Killerviren, die es auf das Immunsystem der Festplatte abgesehen haben. Egal, Maloney, die meisten Fälle werden noch immer im Kopf eines brillanten Ermittlers gelöst. Und den lassen Sie aus einer Fernsehserie einfliegen? In meinem Kopf sind unzählige von Kriminalfällen miteinander vernetzt. Und im Gegensatz zum Computer kann ich intravenös und asozial denken. Assoziativ und intuitiv. Das sind Wörter, von denen Sie nicht einmal träumen können, Maloney. Ich träume lieber von toten Erpressern und anderen schönen Dingen. Was wissen Sie über den Fitnesstrainer? Und was wissen Sie über die entführte Frau Strasser? Von Frau Strasser gibt es kein Lebenszeichen. Der Fitnesstrainer wollte Geld für die Katzen erpressen. Wir gehen davon aus, dass es sich um zwei verschiedene Tätergruppen handelt. Zwei Tätergruppen? Eine entführte Frau Strasser und eine entführte die Katzen. Einen solchen Unsinn würde sich nicht mal der miserabelste Krimi-Autor ausdenken. Das Leben ist kein Krimi, Maloney. Die Menschen verhalten sich nicht so, wie das Schriftsteller gerne möchten. Sonst wären die Schriftsteller im Leben erfolgreich und müssten keine Bücher schreiben, um zu Geld zu kommen. Eine tolle Logik. Polizisten, die im Leben erfolgreich sind, müssten demnach auch keine Mordfälle lösen, um zu Geld zu kommen. Das ist etwas anderes. Wir verrichten einen Dienst für die Allgemeinheit. Na, dann verrichten Sie mal und klären Sie den Mord auf. An der Entführung ist etwas faul, Maloney. Darauf bin ich auch schon gekommen. Welcher Idiot entführt zwei verhaltensgestörte Katzen? Herr Strasser ist froh, dass die Katzen weg sind. Wahrscheinlich ist er auch froh, dass seine Frau weg ist. Er ist bereit, all seine Habe für seine Frau zu opfern. Goldbarren, die angeblich in Schließfächern liegen. Er verweigert seit gestern jegliche Zusammenarbeit, weil er um das Leben seiner Frau fürchtet. Wir müssen das akzeptieren, Maloney. Langsam passten die einzelnen Steine zusammen. Mein Klient lieferte ein weiteres Steinchen, als er mich in meinem Büro aufsuchte. Mir ist der Name der Frau eingefallen, die mich angerufen hat. Der Name der Erpresserin? Fiona Hecht. Ah. Sie arbeitet als Störkoiffeur. Eine gestörte Friseurin. Ja, sie besucht ihre Kunden zu Hause. Prominente und reiche Leute wie Frau Strasser. Sie war zweimal in der Woche da. Frau Strasser ließ sich zweimal in der Woche die Haare frisieren. Sie ging sehr großzügig mit ihrem Geld um. Bis sie entführt wurde. Wenn Frau Hecht zusammen mit dem Fitnesstrainer die beiden Katzen entführt hat, wer hat dann Frau Strasser entführt? Vermutlich niemand. Das verstehe ich nicht. Wurden Sie von Frau oder Herrn Strasser fristlos entlassen? Er hat mich angerufen und gesagt, dass meine Dienste ab sofort nicht mehr gefragt sind. Aber angestellt waren Sie bei Frau Strasser. Ja, aber es war sein Geld. Das er gar nicht mehr hatte. Aber wenn Frau Strasser nicht entführt wurde... Dann ist sie anderweitig abhanden gekommen. Er hat sie ermordet? Frau Hecht und der Fitnesstrainer wurden vermutlich ebenfalls telefonisch darüber informiert, dass ihre Dienste nicht mehr gefragt waren. Und dann haben sie die Katzen entführt? Aber weshalb erpressten sie mich und nicht Strasser? Um das herauszufinden, rief ich Frau Hecht zu mir. Gemeinsam mit den Polizisten wartete ich auf die fliegende Friseurin. Ihr Gesicht und ihre Hände waren mit Pflastern übersät. Sie schaute sich skeptisch in meinem Büro um und musterte ebenso skeptisch das lichte Haupthaar des Polizisten. Bin ich hier richtig? Der Herr wünscht sich einen modischen Schnitt. Damit möchte er heute Nacht seine Frau überraschen. Ich soll ihn untenrum frisieren? Schluss mit dieser Farce, Maloney. Weshalb haben Sie mich hierher bestellt? Wer ist diese Frau? Und was meint sie mit untenrum? Diese Frau hat die beiden Katzen der Strassers entführt. Ich habe die Viecher ausgesetzt. Das sind Furien. Haben Sie Ihren Komplizen erschossen? Was für eine Komplize, Maloney? Machen Sie das untenrum zu zweit? Es war ein Unfall. Dieser Idiot machte auf Mafioso und fummelte mit seiner Waffe rum. Da löste sich ein Schuss. Ich ging weg und wollte Verbandszeug holen. Aber als ich zurückkam, war er tot. Der Reihe nach. Wer ist der Mafioso? Und wer ist der Idiot? Und wo ist die Tatwaffe? Die habe ich weggeworfen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ich pfeife auf das Geld. Weshalb haben Sie Traxel erpresst und nicht die Strassers? Frau Strasser war nicht erreichbar. Und Herr Strasser lachte nur, als ich ihn anrief und ihm sagte, dass wir die Katzen entführt haben. Und Sie haben ihn auf eine Idee gebracht, die Entführung seiner Frau vorzutäuschen. Moment mal, Loi. Frau Strasser ist gar nicht entführt worden? Strasser hat seine Frau getötet. Die angebliche Entführung diente nur dazu, den Mord zu vertuschen. Damit habe ich nichts zu tun. Wir haben nur die Katzen entführt und dann kam es zu diesem Unfall. Dieser Idiot schießt sich selbst ins Bein. Es dauerte eine Weile, bis der Polizist alle Knoten in seinem Gehirn gelöst hatte und seine spärlich vorhandenen Gehirnzellen den Ablauf der Ereignisse in die richtige Reihenfolge brachten. Strasser wurde verhaftet. Er gestand in der Untersuchungshaft, seine Frau im Affekt erwürgt zu haben. Mick und Muck baten um Asyl und wurden in ein Durchgangsheim für Asylanten gesteckt. Nach Protesten von Tierschützern wurden sie nach wenigen Tagen umplatziert. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Spekulationen.